Abschnitt 5 aus Nicholas Nickleby, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Fünftes Kapitel: Nicholas reist nach Yorkshire ab. Von seinem Abschied nehmen und seinen Reisegefährten und ihren Reiseabenteuern. Wenn Tränen in einen Koffer hinunterträufeln, Talismane wären, die den Eigentümer vor Leid und Grämen schützten, so würde Nicholas Nickleby unter den glücklichsten Vorbedeutungen seiner Zukunft entgegengegangen sein. Es war so viel zu tun und so wenig Zeit, in welcher es geschehen konnte. Es schwebten so viele liebevolle Worte auf den Lippen und die Herzen waren so voll von Pein, die sie zurückhielt, dass seine geringfügigen Reisevorbereitungen traurig genug getroffen wurden. Nicholas bestand darauf, 100 kleine Gegenstände, die die zärtliche Fürsorge der Mutter und Schwester unentbehrlich für ihn erachtete, zurückzulassen, weil sie den Geliebten noch nützlich sein oder erforderlichenfalls in Geld verwandelt werden konnten. Gar mancher Liebestreit entstand darüber an dem traurigen Abend vor seiner Abreise, und je näher das Ende der Vorbereitungen heranrückte, desto geschäftiger wurde Käthchen und desto mehr weinte sie in der Stille. Der Koffer war endlich gepackt, die Zeit des Abendessens da, für Nicholas eine kleine Leckerei angeschafft, und um die außerordentliche Ausgabe wieder einzubringen, fasteten Mutter und Schwester und sagten, dass sie in Nicholas Abwesenheit schon gegessen hätten. Der arme Nicholas musste sich harten Zwang auferlegen, um nur einige Bissen zu genießen, und tat sich sehr wehe durch ein paar Scherze und ein jeweiliges weinerliches Lächeln, wozu er sich gleichfalls zwang. So vergingen die Stunden, bis Schlafengehenszeit längst vorüber war, und nun zeigte es sich, dass Mutter, Schwester und Bruder am besten getan hätten, schon längst ihren zurückgehaltenen Gefühlen Luft zu machen, denn sie vermochten sie trotz aller Mühe am Ende doch nicht zu unterdrücken. Sie sprachen sie daher zuletzt aus, und auch das war eine Erleichterung. Nicholas schlief fest bis 6 Uhr morgens und träumte von seiner Heimat oder, gleich viel, seiner vormaligen Heimat, denn was anders geworden oder vergangen ist, kehrt durch des Himmels Gnade im Schlafe zurück, wie es einst war. Er sprang frisch und fröhlich aus dem Bette, schrieb mit Bleistift 2 Worte eines zärtlichen Lebewohls, die er sich auszusprechen nicht getraute, legte sie mit der Hälfte seines kleinen Geldvorrats vor der Schwester Tür und schlich die Treppe hinunter. »Bist du das, Hannah?« rief Miss La Creevy aus ihrem Zimmer, in welchem ein mattes Licht brannte. »Ich bin es, Miss La Creevy«, sagte Nicholas und blickte hinein. »O Himmel«, rief Miss La Creevy aus, sprang auf und fuhr mit den Händen nach ihren Haarwickeln. »Sie sind sehr früh aufgestanden, Mr. Nickleby.« »Sie gleichfalls«, erwiderte Nicholas. »Es sind die schönen Künste, die mir keine Ruhe lassen, Mr. Nickleby. Ich warte darauf, dass es hell wird, um eine Idee auszuführen.« Sie war früh aufgestanden, um dem Antlitze eines hässlichen kleinen Knaben, dessen Bild für seine entfernt wohnende Großmutter bestimmt war, von welcher man erwartete, dass sie ihm etwas vermachen würde, wenn er Familienähnlichkeiten besäße, eine Fantasienase hinzuzufügen. »Das ist der Vorteil dabei«, fuhr Miss La Creevy fort, »in einer so lebhaften Gegend zu wohnen, wie der Strand ist. Wenn ich einer Nase oder eines Auges für jemand, den ich eben male, bedarf, so brauche ich nur aus dem Fenster zu sehen und zu warten, bis vorkommt, was ich brauche.« »Dauert es lange, eine Nase zu bekommen?« fragte Nicholas lächelnd. »Das hängt davon ab, was es für eine sein soll. Lange Nasen und Stumpfnasen sind häufig genug, auch kommen Platte von jeder Art und Größe in Menge vor, wenn eine Versammlung in Exeter Hall stattfindet. Allein wirkliche, vollkommen ausgebildete Adlernasen sind leider selten, und ich pflege sie für Offiziere und öffentliche Charaktere zu benutzen.« Ah, sollte mir auf meiner Reise eine vorkommen, so will ich den Versuch machen, Ihnen eine Zeichnung davon zu entwerfen. Sie werden doch bei dieser Winterkälte nicht wirklich nach Yorkshire reisen wollen, Mr. Nickleby. Ich habe gestern Abend davon reden hören. Es ist allerdings mein Vorhaben. Muss ist eine harte Nuss, Miss La Creevy. Oh, es tut mir in der Tat leid, sowohl ihret als ihrer Mutter und Schwester wegen. Ihre Schwester ist eine sehr artige junge Dame, Mr. Nickleby, und sie sollte deshalb umso weniger eines Beschützers entbehren müssen. Ich habe ihr zugeredet, mir ein paar Mal für meinen Haustürrahmen zu sitzen. Oh, welch ein liebliches Miniaturbild es werden wird. Sie hielt bei diesen Worten ein mit sehr sichtlichen himmelblauen Adern durchzogenes Antlitz auf Elfenbein empor und betrachtete es mit einem Wohlgefallen, das Nicholas sie ordentlich beneidete. »Wenn Sie einmal eine Gelegenheit haben, Kätchen eine kleine Gefälligkeit zu erweisen, so werden Sie es sicher tun«, sagte er und reichte ihr die Hand. »Verlassen Sie sich darauf«, erwiderte die gutmütige Malerin, »und Gott behüte Sie, Mr. Nickleby, ich wünsche Ihnen alles Gute.« Nicholas kannte die Welt sehr wenig, hatte aber so viel dunkle Ahnung von ihrem Lauf, dass er glaubte, Miss La Creevy würde, wenn er ihr einen Kuss gäbe, vielleicht noch gefälliger gegen die Seinigen sein. Er gab ihr daher 3 oder 4 mit einer Art scherzhafter Galanterie, und Miss La Creevy legte ihr Missfallen nur dadurch an den Tag, dass sie, während sie ihren gelben Turban wieder zurechtrückte, zu erkennen gab, es sei unerhört für sie, und sie werde nicht geglaubt haben, dass so etwas möglich wäre. Nachdem Nicholas dem unerwarteten Tête-à-Tête auf die erzählte befriedigende Weise ein Ende gemacht hatte, eilte er rasch aus dem Hause. Es war 7 Uhr, als er einen Mann fand, der ihm den Koffer trug, und er ging daher langsam vor dem Träger her, schwerlich mit einem nur halb so leichten Herzen, als in der Brust des Letzteren schlug, der freilich keine Weste hatte, dieselbe zu bedecken und nach seiner Toilette zu schließen, in einem Stalle übernachtet und sein Frühstück am Brunnen eingenommen haben mochte. Nicholas blickte mit nicht geringer Neugierde und Teilnahme umher. Überall wurden geschäftige Vorbereitungen auf den kommenden Tag getroffen, und er dachte, es wäre doch hart, dass er, während so viele Leute von allen Ständen und Klassen ihren Lebensunterhalt in London fänden, genötigt wäre, eine so weite Reise darum zu machen. Er langte im Mohrenkopfe an, ließ seinen Koffer in die Päckereikammer bringen und suchte Mr. Squeers auf. Er fand den gelehrten Herrn im Gastzimmer mit den schon erwähnten 3 Knaben, nebst 2 anderen, die ein glücklicher Zufall ihm noch zugeführt hatte, beim Frühstück. Sie saßen in einer Reihe ihm gegenüber. Vor ihm stand ein kleiner Topf mit Kaffee, ein Teller mit gerösteten Brotschnitten und ein Stück kaltes Rindfleisch. Er war jedoch eben beschäftigt, das Frühstück für seine Zöglinge zu bereiten. »Ist dies für 2 Pence Milch, Kellner?« fragte er in einen großen blauen Topf hineinschauend, den er ein wenig schräg vor die Augen hielt, um genau zu sehen, wie viel Milch darin wäre. Der Kellner bejahte. »Wie teuer die Milch in London ist«, bemerkte Mr. Squeers seufzend. »William, füllen Sie den Topf mit lauwarmem Wasser.« »Bis an den Rand, Sir? Die Milch wird gänzlich ersäuft werden.« »Mag sie. Es geschieht ihr gerade recht dafür, dass sie so teuer ist. Haben Sie die dicken Butterbröde für 3 bestellt?« »Sie werden im Augenblick hier sein, Sir.« »Es hat keine so große Eile, William. Wir haben noch Zeit genug. Haltet eure Begierden im Zaume, Kinder, und giert insbesondere niemals nach Speis und Trank«, sagte Mr. Squeers und führte, während er diese schöne Lehre erteilte, ein großes Stück Rindfleisch zum Munde. Er erblickte jetzt Nicholas. »Setzen Sie sich, Mr. Nickleby«, rief er ihm zu. »Sie sehen, wir frühstücken.« Nicholas sah nicht, dass jemand frühstückte, Mr. Squeers ausgenommen. Er verbeugte sich indes mit aller schuldigen Ehrerbietung und nahm eine so bestimmende Miene an, als er konnte. »Ist das die Milch mit Wasser, William?« sagte Squeers. »Schön, vergessen Sie die Butterbröde nicht.« Bei dieser abermaligen Erwähnung der Butterbröde machten die fünf Knaben trotz Squeers Ermahnung sehr begierige Mienen und ihre Blicke folgten dem hinausgehenden Kellner. Mr. Squeers kostete unterdes die wenige mit vielem Wasser vermischte Milch. »Ah«, sagte er, »sie ist ganz vortrefflich, Kinderchen. Denkt an die vielen Waisen und Bettler, die auf den Straßen umherirren und froh sein würden, wenn sie solche Milch kosten dürften. Hunger ist schrecklich, nicht wahr, Mr. Nickleby?« »Wenn ich sage Nummer eins«, fuhr Mr. Squeers den Topf vor die Kinder hinstellend fort, »so tut der Knabe linker Hand, der dem Fenster zunächst sitzt, einen Zug. Sag ich Nummer zwei, so bekommt sein Nachbar den Topf. Und so geht es weiter bis zu Nummer fünf. Seid ihr fertig?« »Ja, Sir«, riefen sämtliche Knaben in der größten Ungeduld. »Schön«, sagte Squeers und fuhr ruhig fort zu frühstücken. »Bleibt nur immer bereit, bis ich euch anfangen heiße. Haltet eure Begierden im Zaume und ihr tragt den Sieg über euch selber davon. Mr. Nickleby, dies ist meine Weise, die Zöglinge zur Selbstbeherrschung anzuleiten«, sagte Squeers mit vollem Munde. Nicholas murmelte ein paar Worte. Er wusste nicht was zur Erwiderung, und die begierigen Blicke der Knaben schweiften hin und her zwischen dem Topfe, den inzwischen hereingebrachten Butterbröden und den Bissen, welche Squeers zum Munde führte. »Das hat mir vortrefflich geschmeckt«, sagte der Schulherr, als er gesättigt war. »Nummer eins kann jetzt den Anfang machen.« Nummer eins riss den Topf nach dem Munde und hatte eben genug getrunken, um noch begieriger nach mehr geworden zu sein, als Mr. Squeers das Signal für Nummer zwei gab, womit es ebenso ging wie mit Nummer eins, bis der Topf bei Nummer fünf angelangt war, worauf der Präzeptor die Butterbröde für drei in fünf Portionen teilte und zur Eile ermahnte, da sicher in wenigen Minuten zur Abfahrt geblasen werden würde. Die Knaben begannen sogleich in wetteifernder Hast die Kinnladen in Bewegung zu setzen. Squeers, der nach seinem guten Frühstück in der besten Laune war, sah ihnen lächelnd zu und gleich darauf ertönte das Horn. Er sprang vom Stuhle, stellte einen kleinen Korb auf den Tisch und forderte die Knaben auf, was noch übrig wäre, hineinzulegen. Sie könnten es unterwegs verzehren. Nicholas war von diesen sehr ökonomischen Anordnungen nicht wenig betroffen, hatte jedoch nicht Zeit, darüber zu grübeln, denn die Knaben mussten auf die Kutsche gehoben und ihre Koffer geholt und eingepackt werden. Das alles fiel seiner Fürsorge anheim und er hatte alle Hände voll zu tun. Er war eben fertig, als ihn sein Oheim anredete. »Bist du das? Hier ist auch deine Mutter und Schwester, Bursch!« »Wo?« rief Nicholas und blickte ungeduldig umher. »Hier«, erwiderte Ralph, »sie haben zu viel Geld und nichts zu tun und sind daher in einem Mietwagen angelangt. Wir fürchteten, sonst zu spät zu kommen und ihn nicht mehr zu sehen, Sir«, nahm Mrs. Nickleby ihren Sohn umarmend das Wort. »Sehr wohl, Ma'am«, entgegnete Ralph. »Sie müssen das natürlich am besten wissen. Ich sagte nur, Sie hätten einen Mietwagen genommen. Ich nahm und nehme nie einen Mietwagen. Ich habe seit 30 Jahren in keinem Mietwagen gesessen, den ich selbst bezahlt hätte, und hoffe, dass es in abermals 30 Jahren, wenn ich so lange lebe, auch nicht der Fall sein wird.« »Ich hätte es mir nie vergeben können, wenn ich nicht Abschied von ihm genommen«, sagte Mrs. Nickleby. Der arme Junge schlich sich oben ein ohne sein Frühstück fort, um unsere Ruhe nicht zu stören. »Wie rührend«, bemerkte Ralph im grämlichsten Tone, »in der Zeit, Ma'am, als ich aus Devonshire nach London gekommen war, kaufte ich mir für einen Penny Brot und für einen halben Penny Milch, wenn ich morgens nach der City ging. Was sagen Sie dazu, Ma'am? Frühstück? Narrenpossen!« »Nickleby, steigen Sie hinten auf«, sagte Squeers dazutretend, »denn ich fürchte, dass sonst einer der Knaben hinunterfällt und dann sind 20 Pfund jährlich zum Kuckuck.« »Liebster Nicholas, wer ist der gemein aussehende Mann?«, fragte Kätchen des Bruders Arm berührend. »Du wünschst, Mr. Squeers vorgestellt zu werden?«, knurrte Ralph, dessen scharfem Ohre die Frage nicht entgangen war. »Ist das der Schulherr?« »Nein, Onkel, oh nein«, antwortete Kätchen zurücktretend. »Ich hörte doch aber, dass du den Wunsch äußerst«, versetzte Ralph in seiner kalt-sarkastischen Weise. »Mr. Squeers, meine Nichte, Nicholas Schwester.« »Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss«, sagte Squeers. »Ich wollte nur, dass meine Frau Mädchen ins Haus nehme und dass wir sie dann als Lehrerin hätten. Fürchte freilich, dass meine Alte eifersüchtig werden möchte.« Wenn der Schulherr gewusst hätte, was in dem Augenblicke im Innern seines Hülfslehrers vorging, so würde er mit einiger Überraschung inne geworden sein, dass er nie in seinem Leben näher daran gewesen war, tüchtig abgebläut zu werden. Kätchen erriet indes ihres Bruders Gedanken, zog ihn beiseite, verhinderte dadurch, dass Mr. Squeers auf eine sehr empfindliche Weise Kunde davon bekam. »Liebster Nicholas«, sagte sie, »was ist denn der Mr. Squeers für ein Mann?« »Ich kenne ihn selbst noch wenig«, erwiderte er der Schwester die Hand drückend. »Die Leute in Yorkshire scheinen ein wenig roh und ungehobelt zu sein. Er ist mein Prinzipal und ich war töricht, mich über seine Ungeschliffenheit zu erzürnen. Man beobachtet uns und es ist Zeit, dass ich meinen Platz einnehme. Leb wohl, liebstes Kätchen, und Gott behüte dich. Mutter, wir werden uns ja wiedersehen. Leben Sie wohl, Onkel, ich danke Ihnen herzlich für alles, was Sie an mir getan haben und noch zu tun denken.« Nicholas umarmte Mutter und Schwester zum letzten Male und klimmte behend hinauf, als er sich leise am Fuße berührt fühlte. Er drehte sich um und erblickte Knox, der ihm einen schmutzigen Brief hinaufreichte. »Was ist das für ein Brief?«, fragte Nicholas. »Psst«, erwiderte Knox nach Ralph hinweisend, der in einiger Entfernung eifrig mit Squeers flüsterte. »Nehmen Sie, lesen Sie, niemand weiß darum, punktum.« »Einen Augenblick? Nein!« Nicholas rief noch einmal, »einen Augenblick!« Allein Knox war verschwunden und nach einer halben Minute rasselte die Kutsche über das Pflaster dahin. Nicholas hatte genug mit den Knaben zu tun, dass sie nicht vom Sitze hinuntergeschleudert wurden. Die Kutsche hielt still vor dem Pfau in Islington, wo noch ein Herr von frischem, fröhlichem und biederem Aussehen aufstieg und sich sogleich gegen Nicholas erbot, sich so zu setzen, dass sie drei von den Knaben zwischen sich nehmen könnten. »Ich bin Ihnen sehr verbunden, Sir«, nahm Squeers das Wort. »Drei Kinder gelten für zwei Erwachsene, Sir.« »Habe nicht das Mindeste da wieder«, sagte der Herr. »Ich habe einen Bruder, der mit Vergnügen seine 6 Kinder für 2 Erwachsene bei jedem Fleischer oder Bäcker im Königreiche eintun würde.« 6 Kinder, Sir«, rief Squeers aus. »Ja, und lauter Knaben«, erwiderte der Herr. »Mr. Nickleby«, sagte Squeers hastig, »halten Sie einmal den Korb. Erlauben Sie, Sir, dass ich Ihnen meine Karte überreiche. Sie besagt das Nötigste in Betreff meiner Erziehungsanstalt, in welcher nach dem untadeligsten System für Unterricht aller Art und Religiosität und Sittlichkeit gesorgt wird. Ein Knabe zahlt jährlich nur 20 Guineen, Sir. Ja, ich würde mich auch bereit finden lassen, Ihrer 6 für eine runde Summe, etwa für 100 Pfund, anzunehmen. Sie sind ohne Zweifel der hier benannte Mr. Squeers? Ich bin's, Sir. Mein Name ist Wackford Squeers, und Sie sehen mich sehr weit entfernt, dass ich mich desselben schämte. Dieses sind einige meiner Knaben, Sir, und der Herr ist einer meiner Hülfslehrer. Mr. Nickleby, von sehr guter Herkunft, ein gründlich gelehrter junger Mann in Sprachen, mathematischen und Handelswissenschaften. Bei mir wird nichts bloß halb getan. Meine Zöglinge lernen alles, ich scheue dabei weder Mühe noch Kosten, und sie haben obenein eine väterliche Behandlung und freie Wäsche. »Wahrhaftig, das heiße ich eine Erziehungsanstalt«, rief der Herr halb lächelnd und mehr als halb verwundert aus. »Ich kann mich dreist auf die unverdächtigsten Gewährsmänner und Zeugnisse berufen«, fuhr Squeers fort. »Ebenso würde ich aber auch keinen Knaben auf jemands Empfehlung annehmen, der sich nicht für 5 Pfund 5 Schillinge vierteljährlich verbürgte und wenn er vor mir auf die Knie niederfiele und mich mit Tränen in den Augen anflehte.« »Sehr vorsichtig«, bemerkte der Herr. »Vorsicht ist stets mein Hauptaugenmerk«, erwiderte Squeers. »Snorley Junior, lässt du das Zähnklappern und Frösteln nicht, so werde ich dich bald durch eine Prügelsuppe warm machen.« Der Kondukteur stieg auf und die Kutsche fuhr ab. Der Erstere war ein 4-schrötiger alter Yorkshirer, der die gewöhnlichen Fragen an die Passagiere richtete und an allem gleichgültig vorüberfuhr, ausgenommen an Pferden und Viehherden. Es war bitterkalt, schneiete von Zeit zu Zeit stark, und der Wind fuhr schneidend und durchdringend über die Postkutsche hin. Mr. Squeers stieg auf jeder Station ab, um die Beine auszustrecken, wie er sagte, und da er jedes Mal mit einer sehr roten Nase zurückkehrte und gleich darauf einschlief, so ist mit Grund anzunehmen, dass ihm das Beinstrecken sehr gut bekam. Die kleinen Zöglinge wurden durch die Überbleibsel ihres Frühstücks und eine ungewöhnliche Herzstärkung ergötzt und gekräftigt, die fast ganz wie Brotwasser schmeckte, das aus Versehen in eine Branntweinflasche gegossen ist. Sie schliefen ein, erwachten wieder, schauderten und weinten, ganz wie es ihnen eben gefiel. Nicholas und sein neuer Bekannter hatten so viel mit ihnen zu tun und miteinander zu reden, dass ihnen die Zeit so rasch verging, als es unter so widerwärtigen Umständen nur möglich war. In Eaton Slocombe nahmen die erwachsenen Passagiere das Mittagessen ein und die Knaben wurden, um aufzutauen, an den Kamin gesetzt und mit Sandwiches regaliert. Auf einer der nächsten Stationen zündete der Kondukteur die Laternen an, auch verursachte das Hinzukommen einer sehr ziersamen und eigenen Dame mit zahllosen Kisten und Kästen großen Wirrwarr und Aufenthalt. Sie jammerte zugunsten der Außenpassagiere laut darüber, dass ihre eigene Equipage nicht angekommen wäre und forderte vom Kondukteur das feierliche Versprechen, jeden grünen Wagen anzuhalten, den er kommen sähe, was der Kondukteur auch tun zu wollen wiederholt beteuerte, da es stockfinstere Nacht war und er rückwärts saß. Als sie die Entdeckung machte, dass ein einziger Herr im Wagen saß, ließ sie eine kleine Laterne anstecken, die sie im Strickbeutel gehabt hatte, und die Postkutsche setzte sich endlich wieder in Bewegung. Es fing an, immer stärker zu schneien, die Räder machten kein Geräusch mehr, und man hörte nur das Heulen des Windes. In Grantham stiegen einige Außenpassagiere ab, weil sie die Kälte nicht mehr ertragen konnten, gegen welche die übrigen sich so gut zu schützen suchten, als sie konnten. Sie mochten den halben Weg bis Newark zurückgelegt haben, als Nicholas, der seit einigen Minuten eingeschlummert war, plötzlich durch einen heftigen Stoß aufgeweckt wurde, der ihn fast vom Sitze warf. Die Kutsche hing stark nach der einen Seite hinüber, obwohl sie von den Pferden noch fortgezogen wurde. Die Dame im Wagen schrie, und während er noch unschlüssig war, ob er hinunterspringen sollte oder nicht, schlug der Wagen um, und Nicholas lag von aller Ungewissheit erlöst im tiefen Schnee fast begraben. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 5. September 2024.